1. Doch nun wird ich von jüngeren verspottet, deren Vata ich früher nicht einmal für würdig befunden hat, mein Herdenhund zu begleiten. 2. Welchen Nutzen hat mir auch die Kraft ihre Hand bringen sollen, das ich ohnehin kein Lebenskraft mehr besassen. 3. Sie wären durch extremen Mangel und Hungerwollig ausgesorten such ten in der unfruchtbaren Einodnachkorge Nahrung. 4. In der Wildnis flackten sie bittere Krauter und den Strauchen und Ernarten sich Massen von den Wurzeln des Ginsters. 5. Aus der menschlichen Gemeinschaft wurden sie vertrieben, wobei man sie dieb im IT lautem Geschrei verfolgt. 6. Sie wären geswungen, in Dustren schluckten, in Erdlocken oder in den Holen der Felsen zu hausen. 7. Zwischen den Strauchen stießen sie unartikuliert laut aus und drangten sich unter dem Gestrup der Nesseln zusammen. 8. Als ein Erlos und Verrichtet Grupp wurden sie schließlich mit Gewalt aus dem bewohnten Land vertrieben. 9. Doch hüt bin ich zum Ziel ihres Spots geworden und dien ihnen inneren Leidern als Gegenstand der Lächerlichkeit. 10. Sie verab schuhen mich zutiefst, halten respektlos Abstand und scheuen sich nicht einmal, mir direkt ins Gesicht zu spucken. 11. Da got mein Kraft gebroken und mein gedemütigt hat, lassen auch dies Menschen geed zurück haltung mir gegenüber fallen. 12. Zu meiner Rechten erhebt sich dieser Pobel, stost mich beseit und bereitet mir systematisch den Weg ins Verderben. 13. Sie's Astoren main fade and Trajan active zu mainem Sturz bay, obwohl sie selbst kein Hilf von anderen erhalten. 14. Why durch ein break brech in einer Mauer dringen sie auf mich ein und walls und sich unter Trummen auf mich zu. 15. Schrecklich angsti haben mich erfasst, mein ere word why vomstum devongeblasen und mein Glück ist why ein Wulk verschwunden. 16. Inmitten Diocese Ellens schwindet mein Lebenskraft dahin, warend mich tage volle lay den fest im Griff halten. 17. Die nach Dirchbort mein Nocken mit stechendem Schmerz, und die qualen, die an mir nagen, kommen niemals zur Ruhe. 18. Dirch die Gewalt meiner Krankheit ist mein Gewand vollig entstellt und eng mich am Hals wie ein Kragen ein. 19. Gott hat mich in den Schlamm geworfen, so dass ich nun dem Staub und der Wertlosen Osche gleichgestellt bin. 20. Ich schrei verzweifelt zu dirm Hilf, doch du antwortest mir nicht, ich stehe vor dir, aber du betrachtest mich nur teilnahmslos. 21. Du hast dich mir gegenüber in einen grausamen Gegner verwandelt und bekämpfst mich mit der ganzen Macht deiner Hand. 22. Du hebst mich emper und lass mich vomstum wind devontrigen, bisich im tosen des unwetters volig vergehe. 23. Mir ist bewusst, dass du mich dem tod zu führen willst, genemort, und dem sich schließlich al lebenden versammeln müssen. 24. Den extrekt man doch instinctive die hand aus, wenn man stirst, oder schreit in seiner not im Hilf, wenn der Untergang droht. 25. Habe ich nicht selbst früher über das Schicksal der Gewinnt, die schwer Seiten durchmachten, und empfand mein Herz kein Mitleid mit den Armen. 26. Obwohl ich auf das Gut hoffte, suchte mich das Unheil heim ich wortiets en suchtig auf Licht, doch es kam nur tief in Sternis. 27. In meinem Inneren brodelt es one unterlass, da mich tage des Elends volig unvor bereitet getroffen haben. 28. Ich wandir duster einher, jedoch nicht wegen der Sun, ich stehe in der Versammlung auf und schrei mein not hinaus. 29. Ich bin zu einem Bruder der Schakali geworden und teil die Einsamkeit mit den Straußen in der Wust. 30. Mein Hort hat sich dunkel verfarbt und lost sich von mir ab, warend mein Nocken vor innere Hitze brennen. 31. Die Schaub ist der Klang meiner Harf in Trauermusik übergegangen und mein Float dient nur noch dem lauten Weinen.